Zum 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas richtete Bunyang Vorajit, Generalsekretär des ZK der Laotischen Revolutionären Volkspartei und Präsident der Demokratischen Volksrepublik Laos, am 6. Oktober ein Glückwunschtelegramm an Marschall Kim Jong-un. Er schrieb, unter der klugen Führung der Partei der Arbeit Koreas mit den großen Führern des koreanischen Volkes, Präsidenten Kim Il-sung und Genossen Kim Jong-il, sowie dem Genossen Kim Jong-un, dem großen Vorsitzer der revolutionären Sache, habe das brüderliche koreanische Volk in den vergangenen 71 Jahren getreu der Juche-Ideologie und dem Songun-Kurs einen kühnen und mutigen Kampf gegen Imperialismus und für den Schutz der Errungenschaften der Revolution entfaltet. Und bei der Durchsetzung der Kurse und Politik der Partei, der politischen Stabilisierung, Entwicklung der Wirtschaft und Verbesserung des Volkslebens große Erfolge ununterbrochen und umfassend erzielt. Er brachte seine Überzeugung davon zum Ausdruck, dass sich die traditionellen Freundschaftsbeziehungen zwischen den beiden Parteien, Staaten und Völkern, entsprechenden bilateralen Interessen, dem Frieden und der Entwicklung der Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen in der Region und Welt weiter vertiefen und entwickeln würden. Er wünschte dann dem Genossen Kim Jong-un Gesundheit, Glück und viel Erfolg bei der Erfüllung seiner erhabenen Sache.